Die zwei Reisenden. Es war einmal, als ein Schneider und ein Schuhmacher beschlossen, ihre kleinen Dörfer zu verlassen und sich in andere Städte zu wagen, um dort ein besseres Leben zu führen. Wie ihr seht, waren die beiden sehr unterschiedlich. Wirst du diesen schrecklichen Lärm beenden? Als ob diese Bestie nicht schon schlimm genug wäre. Entspann dich, Bruder. Fröhlich zu sein und singen wird unsere Reise kürzer machen. Singen macht die Reise nicht kürzer. Es macht sie nur nervender. Du bist nur müde. Hier, nimm etwas Wasser. Es wird dir danach besser gehen. Das Wasser ist überhaupt nicht kalt. Schrecklich. Und nach etwa einem Tag des Weges erreichten sie eine kleine Stadt, wo sie beschlossen, ihr Glück zu versuchen. Da der Schneider lebhaft und freundlich war, drängten sich die Leute zu ihm, während der mürrische und verärgerte Schuhmacher fast keine Kunden anzog. Hier, nehm mir ein Hemd daraus. Sir, eine feine Farbe. Ein Hemd dieser Farbe wird Ihnen sehr gut stehen. Sie sind ein Mann mit Geschmack. Danke. Denkst du, du kannst es bis morgen fertig haben? Oh, sicher, Sir. Ich werde es bis morgen fertig haben. Sie werden darin erstaunlich gut aussehen. Ich brauche auch neue Schuhe. Kannst du sie mir bis morgen fertig machen? Für so hässliche und formlose Füße wie diese werde ich die ganze Nacht brauchen, um die Schuhe bis morgen fertig zu haben. Keine Sorge, Madame. Ich werde Ihr Kleid in 2 Tagen fertig haben. Dies ist die allerschönste Spitze, die ich je gesehen habe. Oh, du bist ein wunderbarer Mann. Hier ist dein Vorschuss. Münzen klangen in der Handtasche des Schneiders, während kaum jemand zum Schuhmacher kam. Der Schuster sah das und war eifersüchtig auf den Schneider. Bald war es an der Zeit, die Stadt wieder zu verlassen. Komm schon, Freund. Es ist Zeit für uns zu gehen. Ja, es ist alles in Ordnung für dich, weil du Glück hattest. Aber leider, mein Unglück folgt mir, wohin ich auch gehe. Ah, das Schicksal kommt und geht, mein Freund. Vielleicht findest du in der nächsten Stadt mehr Glück. Ich werde uns Brot und Essen für den Weg kaufen. Komm. Wohlgemerkt, wir müssen Essen für 7 Tage haben. Nein, die nächste Stadt ist in 2 Tagen erreichbar. Es gibt eine Abkürzung, wie ich hörte. Was passiert, wenn wir die Abkürzung nicht finden? Wir werden den längeren Weg nehmen müssen, der 7 Tage dauern wird. Nun, ich habe mich entschieden, an das Beste zu glauben. So werden wir also Brot für 7 Tage für dich und Brot für 2 Tage für mich kaufen. So gab der Schneider auch großzügig Geld für den Schuhmacher aus und beide gingen in die nächste Stadt. Sie gingen lange und entdeckten, dass sie die Abkürzung verpasst hatten und jetzt mussten sie den langen Weg zur Stadt zurücklegen. Da der Schneider nur für 2 Tage genug Brot hatte, war sein Essen bald zu Ende. Das war das letzte meiner Brote, Freund. Ich habe dir gesagt, dass wir uns vielleicht verlaufen. Aber du hörst ja nicht auf mich, oder? Der Wald wird sich um uns kümmern, Bruder. Komm, wir müssen jetzt weitergehen. Sie gingen noch 2 weitere Tage weiter. Und an diesen beiden Tagen aß der Schuhmacher sein Brot von Herzen, während der Schneider nichts hatte. Der Schneider wurde müde und hungrig. Und am 3. Tag konnte er es nicht mehr ertragen und fragte ihn nach Brot. Bruder, bitte, könntest du etwas von deinem Brot mit mir teilen? Ich bin so hungrig. Ich habe seit 2 Tagen keinen Bissen mehr gegessen. Und du hast doch Brot genug. Mit dir teilen, damit ich hungrig werde? Du hättest dein eigenes Brot haben können, wenn du wolltest. Bruder, ich werde verhungern, wenn ich kein Brot habe. Ich habe mein Geld mit dir geteilt. Kannst du mir nicht ein paar Bissen abgeben? Oh, du denkst also, du bist reicher als ich, oder? Nur weil du Glück hattest. Nun, dann gib mir all deinen Reichtum und du kannst etwas von meinem Brot haben. Was? Ich habe das Brot gekauft. Warum kaufst du dann nicht einfach noch mehr in diesem Wald? Gut. Geschäft ist Geschäft. Hier, nimm. Da hast du's. Das ist zu wenig. So viel oder gar nichts. Gut. Die Menge an Brot, die der Schuster dem Schneider gab, war zu gering, um auch den Hunger eines Vogels zu stillen. Also verhungerte der Schneider. Er wurde trübsinnig, schwach und müde. An diesem Nachmittag wurde ihm schwindelig und er fiel zu Boden. Der egoistische, grausame Schuhmacher ging einfach weiter auf dem Weg zur Stadt. Nach ein paar Stunden kam der Schneider wieder zu sich und hörte zwei Vögel mit ihm sprechen. Wir haben gesehen, was der schlechte Schuhmacher dir angetan hat. Aber das Leben hält immer Hilfe für die Großzügigen bereit. Iss diesen Apfel und all deine Müdigkeit wird verschwinden. Und dann geh weiter nach Osten. Das ist der Weg in die Großstadt. Die Reise sollte nur 2 Tage dauern. Danke. Vielen Dank. Die Müdigkeit des Schneiders verschwand, sobald er den ersten Bissen des Apfels aß. Und schon bald war er wieder auf dem Weg in die Stadt. Aber er wurde bald wieder hungrig. Obwohl er einen Apfel hatte, braucht der Mensch doch mehr zum Überleben. Aber der Apfel hatte ihn stark gemacht und so sah er Enten auf einem Teich. Er hatte eine von ihnen erwischt. Ich bin so hungrig, Ente. Es tut mir leid, aber ich werde dich kochen müssen. Oh, bitte verschone mein Leben. Ich habe Kinder und eine Familie. Wenn du mich kochst, wird dein Hunger nur für ein paar Stunden gestillt sein. Aber meine Kinder werden ihre Mutter für immer verlieren. Oh, so hungrig ich auch sein mag, ich kann nicht so viel Schmerz verursachen. In Ordnung, Kleine, ich lass dich gehen. Danke, Mensch. Ich verspreche, dass ich deine Freundlichkeit erwidern und dir helfen werde, wenn die Zeit kommt. Das ist ein edler Gedanke. Vielen Dank. Und so ging der noch immer hungrige Schneider weiter und kam zu einer Bienenwabe. Ah, ich kann etwas Honig bekommen. Das sollte meinen Hunger für eine Weile stillen. Oh, bitte, zerstöre nicht unser Haus. Wir haben so lange daran gearbeitet. Ich bin so hungrig und brauche was zu essen. Unser Honig wird deinen Hunger stillen, nur für ein paar Stunden. Aber wir werden Wochen damit verbringen müssen, unseren Bienenstock wieder aufzubauen. Schön. Ich werde euer Zuhause in Ruhe lassen. Danke, Mensch. Ich verspreche, dass wir deine Freundlichkeit erwidern und dir helfen werden, wenn die Zeit kommt. Das ist ein edler Gedanke. Vielen Dank. So ging der Schneider weiter und erreichte die Großstadt. Er bestickte ein paar Tücher für die Frau eines Kaufmannes und wurde gut bezahlt. Von da an konnte er leben und eröffnete in der Stadt ein Geschäft. Bald hatte seine vergnügliche, lebendige Art Kunden und Kunden angelockt und er wurde zum beliebtesten Schneider der Stadt. Tatsächlich wurde er so beliebt, dass er zum königlichen Schneider für den König ernannt wurde. Aber das Leben kann manchmal seltsame Wendungen nehmen. Und gerade als der Schneider im Palast ernannt wurde, war auch der Schuhmacher zum königlichen Schuhmacher geworden. Und wie immer war er auf den Schneider eifersüchtig. Ah, das ist so ein exquisites Gewand, mein Schneider. Warum machst du mir nicht neue Schuhe, die zu der feinen Handwerkskunst des Schneiders passen? Wie ihr wünscht, Eure Hoheit. Die Schuhe sollen so großartig aussehen wie das Gewand. Sie werden es tun, Sire. Der Schuhmacher wurde immer eifersüchtiger auf den Schneider. denn der König schien den Schneider zu bevorzugen. Er hatte einen Plan, um den Schneider loszuwerden. Eure Hoheit, die Nähte des Schneiders sind wirklich gut. Aber ich fürchte, all ihre Gunst tut ihm nicht gut. Was meinst du damit? Der Schneider ist zu unhöflicher Prahlerei übergegangen. Das betrifft auch euch und den Palast. Wirklich? Was sagt er dazu? Erinnert ihr euch an die alte Krone, die euer Großvater im Wald verloren hatte? Oh ja, diese Krone war außergewöhnlich. Und ich wünschte, ich könnte sie finden und zurückbringen. Nun, ich hörte, wie der Schneider neulich prahlte, dass er die Krone innerhalb von 24 Stunden zurückbringen würde. Ist das so? Er wagt es, sich mit einem königlichen Erbstück zu rühmen? Ruf ihn sofort zu mir. Ja, Eure Hoheit. Ich habe gehört, dass du behauptest, du könntest unsere verlorene alte Krone zurückbringen. Hoheit, ich habe das nicht. Du bist ein guter Schneider und ich glaube nicht, dass du dich unnötig rühmen würdest. Deshalb bin ich bereit, dir eine Chance zu geben. Bring mir die Krone in den nächsten 24 Stunden und wenn du es nicht kannst, musst du diese Stadt für immer verlassen. Aber... Du hast nur noch 24 Stunden. Der Schneider wusste, dass dies eine unmögliche Aufgabe war. Er wusste nicht einmal, wie die Krone aussah. Traurig packte er seine Sachen und verließ die Stadt. Er musste wieder durch den Wald gehen, um die nächste Stadt zu erreichen. Er kam zum Teich, wo die Enten getroffen hatte, und setzte sich. Hallo Mensch, wie geht es dir? Ah, mein Freund. Nun, mein Schicksal hat wieder einmal eine Wendung genommen und ich musste die Stadt verlassen. Warum? Was ist passiert? Der Schneider erzählte der Ente alles. Die Königskrone? Nun, die liegt seit Jahrzehnten auf dem Boden dieses Teiches. Der Großvater des Königs hat hier einen Schluck Wasser getrunken und versehentlich die Krone in den Teich fallen lassen. Kannst du sie mir? Sicherlich. Also tauchte die ganze Familie der Ente unter Wasser. Und brachte die Königskrone hervor. Der Schneider dankte der Ente und eilte zurück zum Palast. Der König war sehr zufrieden und der Schuhmacher wurde noch eifersüchtiger. Er dachte bald an einen anderen Plan, um den Schneider loszuwerden. Er fand die Krone in Ordnung, aber seitdem hat die Prahlerei des Schneiders noch mehr zugenommen. Warum? Was sagt er jetzt? Er sagt, er ist nicht nur ein Schneider, sondern auch ein Bildhauer. Er kann eine Wachsskulptur aus diesem ganzen Palast, jedem Raum, jeder Säule, jedem Nagel machen, so wie sie im echten Palast ist. Und er kann es in 24 Stunden schaffen. Nun, der Schneider ist ein Mann mit vielen Talenten. Ruf ihn sofort zu mir. Ja. Eure Hoheit. So, du kannst also ein genaues Wachsmodell unseres Palastes erstellen? Eure Hoheit, ich brauche keine... Nun, dann hast du 24 Stunden Zeit, bis zu deren Ende du das Modell fertig haben musst. Und wenn nur ein Nagel oder eine Fensterscheibe fehlt, musst du meine Stadt verlassen. Für immer. Ja, Eure Hoheit. Der Schneider dachte, dass es diesmal keine Hilfe für ihn gab. Er packte seine Sachen und verließ die Stadt. Er reiste entspannt durch den Wald, als er eine Stimme hörte. Hallo Mensch, warum siehst du so traurig aus? Der Schneider drehte sich um und sah, wer um ihn herumschwebte, die Bienenkönigin. Der Schneider erzählte ihr alles über das Wachsmodell. Ist es nur das? Geh nach Hause, Mensch, und ruhe dich aus. Meine Bienen und ich werden das Modell im Handumdrehen fertig haben. Also ging der Schneider nach Hause und die Bienen flogen zum Palast und sahen sich jedes Fenster, jede Säule und jeden Nagel genau an Und am Morgen bauten sie eine genaue Nachbildung davon und gaben sie dem Schneider. Der Schneider überreichte es dem König. Meine Güte, das ist wunderschön. Gut gemacht, Schneider. Was hast du dazu zu sagen, mein Freund? Sagst du immer noch, dass der Schneider vor Arroganz prahlte? Es tut mir leid, Eure Hoheit. Nun, ich habe mich gefragt, was das für ein Mann ist, der einen anderen hinterrücks heruntermacht. Du warst eifersüchtig auf den Schneider und deshalb hast du ihn im Wald verhungern lassen. Eure Hoheit? Sie wissen es? Ich bin der König und es ist meine Aufgabe, alles zu wissen. Ich ließ den Schneider verfolgen und die Kreaturen des Waldes erzählten mir alles. Es ist wahr, das Leben gibt das Gute zurück, das man tut, und ebenso das Schlechte. Du bist ein gemeiner und egoistischer Schuhmacher. Du hast keinen Platz in meinem Königreich oder meinem Palast. Eure Hoheit! Könnt ihr ihm nicht verzeihen, Sir? Ich vergebe ihm. Deshalb habe ich ihn nicht ins Gefängnis gesteckt, weil er versucht hat, dich verhungern zu lassen. Aber er wird nicht in meinem Königreich bleiben. Verlasse uns innerhalb der nächsten Stunde und ihr, Schneider, ich bin stolz darauf, einen Bürger wie euch in meinem Königreich zu haben und ihr werdet hier in Komfort und Luxus bis zum Ende eurer Tage leben. So lebte der Schneider wegen seiner Gutherzigkeit mit Glück und Respekt für den Rest seines Lebens. Und wegen der schlechten Taten musste der Schuhmacher die Stadt verlassen und niemand hörte je wieder von ihm.